Tickets! Möhre, Kohle, Hut und Ast hab ich für meinen Schneemann. Das nützt mir alles nichts, wenn ich ihn ohne Schnee nicht bauen kann. Eine Schneemannschlacht im Winter sollte eigentlich Spaß machen. Doch mit deinem Gesicht hat man dabei nicht viel zu lachen. Sag mir Bescheid, wenn's wieder schneit. Ich hatte ein Verhältnis mit Schneeflöckchen, weiß Röckchen. Doch ich gehör zu denen, die keine Fernbeziehung möchten. Es gibt natürlich Schnee, doch der ist nicht gerade billig. Dass der direkt vom Himmel fällt, Frau Holle, ja, das will ich. Sag mir Bescheid, wenn's wieder schneit. Getan geplänkelt oder was?